geben mir jetzt ein Haus. Auch mein Land in der Ferne wird die Heimat stets sein. Zu den Tälern eurer Farmen kehrt ihr dereinst heim. Welt wollen dann nicht länger Waffenbrüder sein. Durch die Felder der Zerstörung und im Feuer getaucht, bezeugt ich euer Leiden in der Schlachtenverlauf. Und selbst wenn es uns schmerzte sehr und Angst und Alarm, siehst du mich nie im Stich, weil wir Waffenbrüder waren. So verschieden ist die Welt, jedem seine Sonne scheint, aber nur die eine. Doch wir leben unvereint. Die Sonne nun zur Hölle fuhr und der Mond ganz oben steht, liebe Wohl wünsche ich dir nur, ein jeder, der einst geht. Doch ihr könnt schon aus den Sternen und aus eurer Hand erfahren. Dumm ist Kriege zu führen, weil wir Waffen blühen.